Schau ihm in die Augen, da was ich sehe, das kann ich leider nicht verstehen. Sie hören rum, gefesselt ziehe, keine Kiste, die mir gefiel. Hinter von sich und in diskret, denn das Antonym ist so konkret. Lüge 2, Lüge 2, Lüge 2, Lüge 2, Lüge 2, Lüge 2, Lüge 2, wir wollen die Fresse rein. Scheiße ist in deinem Körper, so ein Wichser und der Bitter. Nur eine Prise Arroganz und noch ein wenig Intoleranz. Vielleicht noch etwas hineingekackt, und es erwärmt sich ein Riesenschmerz. Lüge 2, Lüge 2, Lüge 2, Lüge 2, Lüge 2, Lüge 2, Lüge 2, über die Fresse rein. Großes Maul, er weckt sofort, dann eben ist etwas zu. Der größte Fehler, das wirst du sehen, ist dem Rücken zu. Du drückst, komm ich auf ihn zu, sieht er nichts mehr sein. Halt auf dein Maul und das Lüge 2. Lüge 2, Lüge 2, Lüge 2, Lüge 2, Lüge 2, Lüge 2, Lüge 2.